Hallo liebe Schüler, ihr hört die neueste Ausgabe der Schulhof-CD. Der Schrecken aller linken Spießer und Pauker. Mein Name ist Michael. Und ich bin Linda. Wir wollen euch in der nächsten Stunde durch ein Programm begleiten, das ihr garantiert auf keinem Radiosender hören könnt. Also, schnallt euch an, verlasst den politisch korrekten Sektor und kommt mit uns auf eine Reise in ein anderes Deutschland.